Was einem Christenmenschen alles zugemutet wird heutzutage. Was, Dicker? Hast recht, Langer. Aber wir können die Trams auch nicht so liegen lassen. Also müssen wir für alle die Gräber schaufeln. Leider nicht für alle. Der Herr General läuft immer noch frei herum. Und der hätte den Tod zuallererst verdient. Tja, was muss der Kerl für ein Satansgehirn haben, um sich eine solche Strafe für den alten Webbel auszudenken? Ach, der hat's bald überstanden. Wundert mich sowieso, wie der alte Mann diese Martern so lange ertragen konnte. All Shatterhand ist bei ihm und versucht, ihm das Ende zu erleichtern. Ach, komm, Langer, weiter mit dem traurigen Geschäft hier. Lass mich endlich zufrieden. Ich brauche euch nicht, niemand. Und eure frommen Sprüche schon gar nicht. Cutter, ihr wisst, dass es mit euch zu Ende ist. Wollt ihr nicht doch noch Frieden mit Gott machen? Wo ist denn euer Gott? Ich habe ihn nicht gefunden. Weil ihr ihn nie gesucht habt. Noch ist Zeit, Cutter. Ruft ihn an und er wird euch erlösen. Shatterhand. Ja. Schnell. Sagt, wie lange braucht man zur Gnade? Nur einen Augenblick, wenn ihr es ehrlich meint. Wird er mir verzeihen, euer Gott? Glaubt ihr jetzt, dass es ihn gibt? Ja. Er möge mir, armem Sünder, gnädig sein. Old Webbel, der König der Cowboys, war tot. Sein Sterben hatte alles Vergangene gut gemacht. Wir beschlossen, ihn am nächsten Tage in sein Grab zu legen. Nur einer nahm an dieser Zeremonie nicht teil, Old Shoehand. Er konnte oder wollte nicht warten, und es gelang mir nicht, ihn davon abzuhalten, heimlich und allein aufzubrechen. Ihr wisst, Shatterhand, dass ich Vertrauen zu euch habe. Doch wohl nicht genug, sonst würdet ihr nicht auf unsere Hilfe bei eurem Unternehmen verzichten. Verzeiht mir, ich kann nicht anders handeln. So sagt mir wenigstens, wann und wo wir uns wiedersehen, wenn nichts dazwischen kommt. In 4 Tagen bin ich in der Mitte des Parks von St. Louis, im Wald des Herzens. Winnetou wird ihn sicher kennen. Sicher. Aber bedenkt ihr auch, dass ihr vielleicht allein dem General mit seinen Utes gegenüberstehen werdet? Mir gleich. So. Der Medizinmann der Comanchen treibt sich ebenfalls dort herum. Was geht mich der an? Vielleicht mehr, als ihr denkt. Er war nicht mehr bei den Trams. Also wird er umgekehrt sein. Das glaube ich nicht. Wenn ein Mann mit seinem Weib hier herauf in die Wildnis reitet, müssen sehr triftige Gründe vorliegen. Ja, vielleicht. Aber die kümmern mich nicht. Lebt wohl, Mr. Shatterhand. In 4 Tagen sehen wir uns wieder. Ich gab es auf, ihn zurückhalten zu wollen. Aber ich tat es nicht gern. Und Winnetou war ebenfalls nicht erfreut. Wir werden Old Shoehand wieder befreien müssen. Oder seine Leiche finden. Hat mein Bruder alles versucht, ihn zurückzuhalten? Alles. Ohne Erfolg. Du hättest ihm sagen können, dass du mehr weißt, als er denkt. Vertrauen soll man nicht erzwingen. Wir werden uns morgen beeilen. Vielleicht sind wir noch vor ihm, oben am Schaumfall. Winnetou kennt den Weg. Aber auch andere kennen ihn.